Computer an. Okay. Mein Kennwort lautet okay. Warten, warten. Jetzt geht's los. Nee, doch nicht. Doch, jetzt tut sich was. Da, er lädt. Ja, jetzt bin ich gleich online. Jetzt gleich. Da leg ich los und fang zu surfen und zu chatten an. Ja, wetten, das klappt heute noch. Was ist los? Warum tut sich hier nichts? Warum? Warum? Oh je, das tut www.de. Computer aus. Computer an. Okay. Mein Kennwort lautet okay. Computer an. Warten. Okay. Warten. Mein Kennwort lautet jetzt geht's los. Nee, okay. Doch nicht. Computer doch. An. Jetzt warten. Was. Okay. Warten. Mein ja. Kennwort lautet jetzt geht's gleich los. Online. Nee, jetzt okay. Doch. Jetzt warten. Jetzt zu surfen und zu schauen. Ja. Ja. Das geht's jetzt geht's los. Los. Was? Nee, jetzt doch nicht. Warum dann tut sich hier nichts? Sich was. Warum? Warum? Oh ja. Jetzt bin ich gleich online. Jetzt gleich. Da leg ich los und fang zu surfen und zu chatten an. Ja, wetten, das klappt heute noch. Was ist los? Warum tut sich hier nichts? Warum? Warum? Oh je, das tut weh, weh, weh, de. Computer aus, Computer an. Okay, mein Kennwort lautet nicht gleich online. Okay. Doch, jetzt geht's los. Zu surfen und zu schauen. Anja, warten, das geht's los. Jetzt geht's los. Was? Nee, doch nicht. Warum tut sich hier nichts? Was? Warum? Warum? Oh ja, jetzt bin ich gleich online. Jetzt gleich. Da leg ich los und fang zu surfen und zu chatten. Anja, wetten, das klappt heute noch. Was ist los? Warum tut sich hier nichts? Warum? Warum? Oh je, das tut weh, weh, weh, de. Computer aus.